Live. DJ Session. Mit Mogwai. Ganz genau, hallo Sektor, einen wunderschönen guten Abend an alle draußen und herzlich willkommen zur neuesten 1Live-DJ-Session-Ausgabe und das am Valentinstagabend. Und der läuft natürlich genauso ab wie sonst auch. Immer in der ersten Stunde mit mir, Mogwai, und den heißesten Neuerscheinungen der Woche. Danach geht's weiter von 23 Uhr bis 0 Uhr mit Robin Schulz, das ist unser heutiger Gast-DJ. Und danach haben wir für euch noch Entim aus unserem 1Live-DJ-Session-Residence-Team, die fliegen von 0 bis 1 Uhr für euch. Bei mir geht's hier los mit Dale Howard und seinem neuen Track Funk Rider. Und damit wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit 3 Stunden 1Live DJ Session. Until the break of dawn. Hey, ihr hört die 1 Live DJ Session mit mir, Mogwai, in the Mix. Session mit Mogwai. euch läuft 1 live und das mit der 1 live DJ Session, das gerade mit mir Mogwai in the Mix und was ich hier gerade spiele, kommt von Light League und heißt Mambos. Ja, und für die, die sich mehr für die Playlist von heute Abend interessieren, die können gerne einfach mal in unsere 1 live App gehen. Dort könnt ihr euch gerne die DJ Session nochmal anhören und dort findet ihr dann natürlich auch die Playlist von unseren heutigen 3 Stunden 1 live DJ Session. Jetzt geht's weiter mit dem nächsten Track, der kommt von Ron Reaser und der heißt Dance All Night. Ihr hört die 1 Live DJ Session mit mir, Mogwai, in the Mix. Live. DJ Session mit Mogwai. My name, them a call to in place with music, the one and for all. The people, them a bring me super DJ for more. They can't enough the way we play the hardcore. Them a jump and shout like a goal just score. Watch out, them bubbling on the dance floor. The vibes, them hot and the music wicked. The comfy nice up the life where you live. Jump and shout and tell them be positive. Live the life you love, love the life you live. Shots of a fool, never know the rule. They never they go to basement class school. But we swing if we teach, they feel shitty. Make sure we stand the next victim in a killing. But we have the knowledge if we go a good college. Yeah, plus in our history, I know me. Them a call, bout them up in this basement jacks after all. When we check it out, them brain it small. 7 times rise, 7 times will fall. Don't play that bus of my shop, the dance hall. Crowd the party receiving, end them a ball. Who them a ball for basement name, them a call. Through the place with music, for one and for all. The people them a big, super DJ for more. Because I love the way we play the hardcore. Them a jump and shout like a goal just score. Watch out, them bubbling on the dance floor. The vibes them hot and the music wicked. We come for nice up the life we are live. Jump and shout and tell them be positive. Live the life you love, love the life you live. So think about my mama, them a big future. But if it's a part, they go on nobody if we live. If them a bad man, then nobody shoot. They don't know they done in the yard with the Bible a big. But some a fool, never know the rule. They never they go to basement, just school. But we's willing to teach them, be a shitty. Make sure we stand the next victim in a killing. But some a fool, never know the rule. They never they go to basement, just school. But we's willing to teach them, be a shitty. Make sure we stand the next victim in a killing. But we had the knowledge of the court, both college and plus in our history. I know me, give them a example of music. Now when we bust up, they got rid of what I want, test for him. Die 1 Live DJ Session aus gerade mit mir, Mogwai in the Mix. Was ich hier gerade spiele, ist eine neue Platte von Mr. V aus New York und mir, Mogwai, die heißt For Real. Ja, wenn ihr diese oder auch andere DJ Sessions gerne nochmal hören möchtet, dann geht doch einfach mal in unsere 1 Live App. In der App findet ihr immer die aktuellste Show und die könnt ihr natürlich abonnieren und dann egal wo euch offline anhören. Hier geht's schon weiter mit dem nächsten Track. Der kommt von Martin Trevi mit dem Track Insomnia und der ist natürlich von Faceless gecovert. Der kommt jetzt. I'm not afraid to Ihr hört die 1 Live DJ Session mit mir, Mogwai, in the Mix. You got me going crazy, tell me, baby. If you want it all night, yeah, that's alright with me. If you wanna be mine, yeah, you know that's alright with me. If you want it all night, yeah, then it's alright with me. Because you got me going crazy, tell me, baby. You got me going crazy, tell me, baby. Y'all, don't stop, y'all, rock, rock, y'all, a free, free, well.

1 Live läuft bei euch und das mit der 1 Live DJ Session und da sind wir noch mit mir Mogwai in the Mix. Gleich um 23 Uhr geht's hier weiter mit unserem heutigen Gast-DJ. Das ist heute Robin Schulz. Der spielt dann von 23 Uhr bis 0 Uhr und von 0 bis 1 geht's dann nachher noch weiter mit Entim aus unserem 1 Live DJ Session Residence Team. Also bleibt dran. Es geht hier wie immer schwer nach vorne. DJ Session mit Mogwai.